بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Schlacht von Uhud. Und in Bezug auf die Schlacht von Uhud, da waren wir angekommen an einem ganz wichtigen, entscheidenden Ereignis. Und zwar, nachdem die Muslime ihre Stellung verloren hatten und die Kuffar, die Mushrikin, die verschiedenen Mushrikin, wie soll ich sagen, sie haben keinen Sieg errungen, aber sie konnten den Muslimen starken Schaden hinzufügen, weil die damalige kritische Erinnerung an die Speerwerfer, die etwa 50, die sich auf diesen Berg Ainain aufgestellt hatten und ihren Position verlassen hatten, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen eindringlich gesagt hatte, dass sie ihre Position niemals verlassen sollen. Als dies passiert worden war und die Muslime ihre Stellung verloren hatten, hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde er nicht mehr gesehen, und so hat sich ein Gerücht verbreitet, dass er gestorben sei, sallallahu alaihi wasallam. Und das hat natürlich die Muslime sehr stark zurückgeschlagen, so dass viele von ihnen verlassen haben. Viele sind geflohen, manche sind einfach abseits gegangen und haben nicht mehr weitergekämpft. Andere, die dritte Gruppe, sie haben den Tod dem Leben vorgezogen, und zu ihnen gehörte Anas ibn Nadr radiallahu ta'ala anhu, denn er, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hatte bedauert, dass er bei der Schlacht von Badr nicht dabei war. Und so hatte er Allah versprochen und gesagt: Wallah, la in arani Allahu mashhadan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la yarayanna Allahu kayfa asna'. Das heißt, wenn der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir noch einmal die Möglichkeit gibt, mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam irgendwo dabei zu sein, dann wird Allah sehen, wie ich vorgehen werde. Das heißt, Allah wird sehen, subhanahu wa ta'ala, was ich ihm alles vormachen werde. Und deswegen, als Anas ibn Nadr radiallahu anhu gesehen hat, dass manche Muslime das Schlachtfeld verlassen haben, sagte er und schrie laut: Wahan li rihil jannati ajidu duna Uhud. So sinngemäß heißt es: Ich rieche den Duft des Paradieses unterhalb von Uhud. Uhud ist der Berg, an dem die Schlacht stattgefunden hat. Und so hat er radiallahu ta'ala anhu gekämpft, bis er gefallen ist. Und man hat an seinem Körper über 80 Verletzungen gefunden. Das heißt also, man hat auf ihn eingeschlagen, oder man hat ihn erstochen, oder man hat ihn beworfen mit einem Pfeil. 80 Verletzungen hat er gehabt, über 80 Stück, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Und seine Schwester, Rabi', die Tochter von An-Nadr, sie konnte ihn nur an seinen Fingern wiedererkennen. So hat man ihn verstümmelt, radiallahu anhu. Und in Bezug auf ihn und in Bezug auf andere Sahaba, die standhaft gewesen waren bei diesem Feldzug, ist die folgende Ayah in Surat al-Ahzab, Surat 33, Vers 23, abgesandt worden. Allah sagte: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ. Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahrgemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Und Allah subhanahu wa ta'ala der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nach der Schlacht Zayd ibn Thabit radiallahu anhu losgeschickt, um nach diesem Mann Anas ibn Nadr zu suchen. Und dann hat er ihn vorgefunden unter den Gefallenen, aber es war noch ein Fünkchen an Leben, ein Hauch sein Leben in seinem Körper. Und er hat ihn begrüßt und hat ihn begrüßt vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und hat den Gruß an den Gesandten sallallahu alaihi wasallam zurück erwidert. Und dann hat er gesagt: Ajiduni ajidu riha al-jannah. Er sagte: Ich rieche den Duft des Paradieses. وَقُلْ لِقَوْمِ مِنَ الْأَنْصَارِ. Und sagt zu meinen Leuten von den Ansar, von den Helfern aus Medina: لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفر يطرف. Er sagte, sagt zu meinen Leuten von den Ansar, ihr habt bei Allah keine Entschuldigung, wenn jemand zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam durchdringen kann und es unter euch noch Augenlider gibt, die blinzeln. Das heißt, solange noch unter euch Menschen leben, die leben und die den Gesandten sallallahu alaihi wasallam verteidigen können, dann habt ihr keine Entschuldigung, wenn man dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam irgendetwas angetan hat. Und das ist, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein Testament, das er hinterlässt in seinen letzten, bei seinen letzten Atemzügen. Und er denkt nicht an das Geld, das er hinterlassen hat und an die Erben, die er beerben wird, sondern er denkt daran, was kann er seinen Nachkommen, seinen Mitmenschen weitergeben und wie kann er sie dazu bringen, dass sie weiterhin standhaft bleiben auf dem Weg mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn man zusammengefasst sehen möchte, was ein Mensch oder wofür ein Mensch gelebt hat, dann braucht man nur die letzten Worte seines Lebens auf seinem Sterbebett betrachten. Wenn es Worte sind über Dunya, dann weiß man, das waren seine Sorgen. Und wenn es Sachen Worte sind über Al-Akhirah, dann weiß man, das ist seine Sorge gewesen. Und der Koran Al-Karim berichtet uns über die Flucht von manchen Leuten und auch über die Vergebung dieser Menschen. Wir lesen, liebe Geschwister, in Surat Allah subhanahu wa ta'ala sagte, إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ, das ist in Surat Al-Imran, إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا. Lesen wir die Eier lieber direkt vor, damit wir nicht einen Fehler machen bei den Übersetzen. Und zwar heißt es in der 155. Eier in Surat Al-Imran, gewiss diejenigen von euch, die sich an dem Tag, da die beiden Heere aufeinander trafen, das ist der Tag von Uhud. Diejenigen von euch, die sich an dem Tag, da die beiden Heere aufeinander trafen, abkehrten, ließ nur der Satan straucheln durch etwas von dem, was sie begangen hatten. Und im Tafsir heißt es, dass sie die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam offensichtlich missachteten, dort zu bleiben, wo er ihnen befohlen hat, zu bleiben. Aber wahrlich, nun hat Allah ihnen verziehen. Allah ist allvergebend und nachsichtig. Surat Al-Imran, Vers 155. Und offensichtlich sind sie weggegangen, haben diese Flucht begangen, weil sie gehört hatten, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gestorben war. Und der Erste, der erfahren hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gar nicht gestorben ist, sondern am Leben war, ist Ka'b ibn Malik radiallahu ta'ala. Und er rief dann laut unter den Muslimen aus, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lebt, um ihnen diese Vorbotschaft zu verkünden. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, gab ihm ein Zeichen, dass er ruhig sein soll und das nicht ausrufen soll, damit die Götzendiener nicht wissen, wo er sich befindet. Und eine kleine Schar von gläubigen Menschen blieb standhaft um den Propheten sallallahu alaihi wasallam herum und auf dem Schlachtfeld. Sie wurden nicht ins Wanken gebracht aufgrund dessen, was geschehen war. Und ebenso auch nicht der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, den man nicht aus der Fassung bringen konnte aufgrund solchen Begebenheiten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem schwierigen Augenblick hat versucht, seine Freunde ins Gewissen zu reden, dass sie bleiben sollen und nicht fliehen sollen. Zumindest die, die gemerkt haben, dass die Götzendiener jetzt die Oberhand gewonnen haben. Und deswegen lesen wir in Surat Al-Imran, in Vers 153, als ihr fortlieft und euch nach niemandem umdrehtet, während der Gesandte euch von hinten her rief, da belohnte er euch mit Kummer für den Kummer des Propheten, damit ihr weder traurig wäret über das, was euch entgangen war, noch über das, was euch getroffen hatte. Und Allah ist allkundig und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Also berichten uns, wir haben gesagt, das Surat Al-Imran, es ist viele Ayat davon, berichten über die Schlacht von Uhud. Manche der Götzendiener konnten sich vordrängen bis zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam selbst. Um ihn herum waren sieben von den Ansar und zwei Leuten von den Quraysh. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam rief aus und sagte, مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ. Wer von euch schafft es, sie von uns abzuwenden, und er wird mit mir zusammen im Paradies sein. Und dann haben die sieben von den Ansar einer nach dem anderen gekämpft, bis alle sieben den Märtyrertod erlitten haben. Und auch hat Talha ibn Ubaidillah radiallahu ta'ala anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt, bis sein Arm gelähmt wurde, weil er einen Pfeil abbekommen hat. Und auch Sa'ad ibn Abi Waqas radiallahu anhu hat vor dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gekämpft, während der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihm die Pfeile reichte und jedes Mal sagte, Irmi fidaka abi wa ummi, wirf, mögen meine Eltern für dich geopfert sein. Das ist ein sehr schöner Ausdruck, den man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber gesagt hat. Und die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das zu Sa'd ibn Abi Waqas gesagt hat, wird bei den Gelehrten als eine der Wohltaten von Sa'd erwähnt. Eine der Besonderheiten von Sa'd, dass der Prophet alaihi wasallam diesen schönen Ausdruck ihm gegenüber gesagt hat. Sa'd ibn Abi Waqas radiallahu ta'ala gehörte zu den berühmten Speerwerfern. Auch Abu Talha, der Ansari radiallahu anhu, war auch ein Speerwerfer und hat auch den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt. Und der Prophet alaihi wasallam hat sich offensichtlich auf einer erhöhten Stelle befunden, um zu beobachten, was geschieht. Aber Abu Talha hat zu ihm gesagt, bleib nicht an dieser Stelle, damit dich nicht ein Pfeil trifft. Lass mich vor dir stehen, damit wenn jemanden etwas trifft, dann trifft der Pfeil mich. Und so hat er sich radiallahu anhu geopfert und sein Leben riskiert für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Denn das Leben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ist wertvoller als das Leben irgendeines anderen Menschen. Und immer wenn ein Mann vorbeikam, der eine Patronentasche hatte, das heißt eine Tasche hatte, wo die ganzen Pfeile drin waren, hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu dem Mann gesagt, streue die ganzen Pfeile aus und gib sie Abu Talha. Weil Abu Talha eben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam beeindruckt war von der Art und Weise, wie Abu Talha kämpfen konnte, und auch war der Prophet sallallahu alaihi wasallam beeindruckt von der Art und Weise oder von der Lautstärke, von der kräftigen Stimme von Abu Talha. Und deswegen sagte er, alaihi wasallam, لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَ فِي الْجَيْشِ أَشَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ فِئَةٍ. Das heißt, alleine die Stimme von Abu Talha ist für die Götzendiener schwieriger zu verkraften als eine ganze Gruppe von Soldaten. Und trotz dieser Todesmut der Sahaba in Bezug auf die Verteidigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, trotz alledem sind viele von ihnen gefallen und viele von ihnen verletzt worden. Und auch der Gesandte selbst sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde ein Zahn gebrochen in dieser Schlacht und er wurde auch an seinem Gesicht verletzt, sodass das Blut auf sein Gesicht herunterlief und er dann anfing zu sagen, sallallahu alaihi wasallam, fing an zu sagen, كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er verletzt war und das Blut auf sein Gesicht lief, sagte er, wie soll ein Volk erfolgreich sein, wenn sie das Gesicht ihres eigenen Propheten einfärben, gemeint ist mit Blut färben, während er sie zum Islam aufruft. Wie sollen solche Leute von Allah recht geleitet werden, wenn sie ihren eigenen Propheten bekämpfen? Aber Allah subhanahu wa ta'ala war mit dieser Aussage nicht zufrieden. Allah subhanahu wa ta'ala war mit dieser Aussage nicht zufrieden, weil der Prophet alaihi salatu wasalam hier etwas gesagt hat, was nicht seine Angelegenheit ist. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala in diesbezüglich die folgende Ayah im Koran al-Karim herabgesandt. Das ist einer von beiden Gründen der Offenbarung dieser Ayah. Allah sagte, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Allah sagt, es ist gar nicht deine Angelegenheit, ob er ihre Reue annimmt oder sie straft. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erst einmal, wie verschiedene, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es als sehr weit angesehen, sehr weit hergeholt angesehen, dass Allah jemanden recht leitet, der den eigenen Gesandten und Propheten bekämpft. Aber wir sehen, die Barmherzigkeit Allahs ist grenzenlos. Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt, wen er will, und niemand hat das Recht, die Barmherzigkeit Allahs einzuschränken, für sich zu beanspruchen, oder andere Menschen davon auszuschließen. Und weil der Prophet alaihi salatu wasalam dann Hoffnung hatte und durch diese Eier gewusst hat, wo seine Grenzen sind, sagt er, Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Er sagt, oh mein Herr, vergib meinen Leuten, denn sie wissen nicht Bescheid. Sie wissen nicht, was sie eigentlich da machen. Und das ist das Gleiche, was auch die Propheten vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sagen pflegten. Und auch ein Sahabe namens Abu Dujana radiallahu ta'ala anhu hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit seinem eigenen Körper verteidigt, mit seinem Rücken, hat sich also mit dem Rücken in Richtung der Feinde gestellt, sodass die Pfeile alle seinen Rücken getroffen haben. Und auch Qatada ibn al-Nu'man, radiallahu anhu, über ihn wird berichtet in einer Überlieferung, die hadith-technisch gesehen nicht authentisch ist, aber trotzdem bekannt geworden ist in den Sira-Büchern. Und zwar, dass er an seinem Auge verletzt worden ist, offensichtlich mit einem Pfeil oder ähnlichem, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Auge wieder so gemacht hat, wie es vorher war. Und das ist ein Wunder war des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dass er mit dem Auge, das der Prophet alaihi wasallam wieder geheilt hat, besser sehen konnte als mit dem anderen Auge, das niemals verletzt worden war. Und ein Mann sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, stell dir vor, ich würde jetzt hier sterben. Wo bin ich dann? Der Prophet sagte, dann bist du im Paradies. Daraufhin warf er seine Datteln weg und er bekämpfte und er kämpfte, bis er gefallen war. Möge Allah zufrieden sein, wie es bei Bukhari und bei Muslim beliefert worden ist. Und auch ein Mann namens Abdullah ibn Jahsh, er hat zu seinem Herrn gebeten und hat zu ihm gesagt, Inni uqsimu an nalqa al-aduwa, fa idha laqina al-aduwa an yaqtuluni, thumma yabquru batni, thumma yuathiru bi, fa idha laqituka sa'altani, fima hadha fa'akulu fik. Abdullah ibn Jahsh, radiallahu anhu, sagt, er machte Dua zu Allah, sagt zu ihm, oh Allah, ich schwöre, wir werden die Feinde antreffen. Also es gibt Menschen, liebe Geschwister, die, wenn sie zu Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt Menschen, die, wenn sie schwören, dass Allah das und das tun wird, weil sie schwören aus vollkommener Überzeugung, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihrem Schwur nachkommen wird, weil sie so gut über Allah denken, dass sie überzeugt sind, dass Allah sie nicht im Stich lassen wird. Und er sagt, ich schwöre, wir werden die Feinde antreffen. Und wenn wir die Feinde getroffen haben, werden sie mich töten. Und wenn sie mich getötet haben, werden sie mich aufschneiden. Und sie werden mich verstümmeln. Und wenn ich dich dann antreffen werde, oh mein Herr, dann wirst du mich fragen, weswegen hast du das getan? Und dann werde ich sagen, oh Allah, ich habe das für dich getan. Daraufhin hat er die Feinde angetroffen und sie haben genau das gemacht mit ihm, was er seinen Herrn, was er sozusagen geschworen hat, das mit ihm gemacht werden wird. Diese Überlieferung wird von Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah, überliefert. Und auch ein Mann namens Abu Amr ibn al-Jamuh, er war ein gehbehinderter Mensch, der überhaupt nicht verpflichtet war, an solchen Kriegen teilzunehmen. Aber er wollte trotzdem, er hat sich geweigert, zu Hause zu bleiben. Und er wollte mit seinen vier Söhnen unbedingt mitmachen und eben den Märtyrertod erlangen. Und deswegen sagte er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Gesandter Allahs, stell dir vor, ich würde heute sterben. Werde ich dann wirklich mit meiner Gehbehinderung zum Paradies kommen? Und er sagte, jawohl, wirst du. Ich schwöre, und dann sagte er, Abu Amr sagte, ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich werde heute, inshallah, ins Paradies eintreten mit meiner Gehbehinderung. Und auch er hat gekämpft und wohl ist dann gefallen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und auch Hanzala, die ganz berühmte Geschichte, um sie nur kurz anzuschauen, Ibn Abi Amr, Hanzala radiallahu anhu, er hat einen Beinamen bekommen. Und zwar Rasilul Malaika. Das heißt, derjenige, der von den Engeln gewaschen worden ist. Was war geschehen? Er hat erst vor kurzem geheiratet gehabt. Und er hat die Nacht bei seiner Frau verbracht gehabt. Und dann, als ausgerufen worden ist, dass die Leute nach Uhud kommen sollen zum Kämpfen, hat er seine Frau verlassen und war Junub. Er war also in seiner rituellen Unreinheit und ist losgezogen und hat sich nicht mehr rechtzeitig gewaschen und er ist zum Schlachtfeld gegangen und hat gekämpft, bis er gefallen ist, radiallahu anhu. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, inna sahibakum latagsiluhu al-malaika. Wahrlich, euer Gefährte wird gerade von den Engeln gewaschen. Das heißt, sie holen sozusagen den Russel nach, den er eigentlich hätte machen müssen, aufgrund seiner Janabe, aufgrund seiner großen Unreinheit. Überliefert wird auch, allerdings, umstritten, dass ein Gelehrter der Juden, und zwar heißt er Mukhayriq, der ist von dem Stamm Banu Nadir, er hatte zu diesem Zeitpunkt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Vermächtnis hinterlassen, dass wenn er fällt, wenn er stirbt, dann würde der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein gesamtes Erbe bekommen und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat nach dieser Überlieferung sein Erbe akzeptiert. Auch zwei ältere Männer, sie haben sich geweigert, in den Festungen zu Hause zurückzubleiben bei den Frauen und den Kindern und sie wollten unbedingt Nachkommen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam beim Kampf mitmachen. Und das sind die zwei Leute, über die wir schon an indirekt gesprochen haben, es ist Hudhayfa ibn al-Yaman und sein Vater al-Yaman. Al-Yaman und Thabit ibn Qais, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und beide sind auch gefallen. Thabit radiallahu anhu wurde von den Götzen getötet, aber Al-Yaman, der Vater von Hudhayfa, wie wir gesagt haben, er wurde von den Muslimen fälschlicherweise getötet. Er wurde aus Versehen getötet auf dem Schlachtfeld, weil man ihn hielt für einen der Feinde. Ihr wisst, die Stellung wurde verloren und dann kam es zu einem Durcheinander und dann sind eben Leute gefallen, die nicht hätten fallen dürfen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann das Blutgeld Hudhayfa gegeben wegen seinem Vater, weil er wurde, wie gesagt, aus Versehen getötet. Und Hudhayfa radiallahu anhu hat das gesamte Blutgeld genommen und hat es gespendet, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen. Und das hat ihn natürlich noch einmal beim Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Rangstufen gewinnen lassen. Amr ibn Uqaysh, ist bei ihm eine ganz witzige Sache geschehen, in Bezug auf die Schlacht von Uhud. Und zwar, er hat den Islam überhaupt gar nicht gemocht zu Beginn. Und er war bekannt als jemand, der den Islam gar nicht mag. Aber er hatte Leuten Geld geliehen. Gegen Zinsen. Er hatte Leuten Geld geliehen gegen Zinsen. Und irgendwann hat er sich entschieden, er will den Islam annehmen. Aber er hat gesagt, wenn ich den Islam annehme, dann darf ich die Zinsen nicht mehr verlangen. Weil Zinsen sind haram. Also hat er sich gesagt, ich gehe zuerst einmal zu den Leuten, die von mir mein Geld geliehen haben. Nimm mein Geld zurück und danach werde ich Muslim und dann darf ich mein Geld behalten. Und er hat dann nachgefragt, wo sind seine Leute, denen er das Geld geliehen hat. Alle befanden sich in der Schlacht von Uhud. Also hat er gesagt, gut, dann bleibt mir nichts übrig, dann gehe ich eben auch nach Uhud. Was soll ich sonst machen? Habe ich dann zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen, ich gehe zu meinen Leuten, verlangen mein Geld und nehmen aber an der Schlacht auch teil. Wie dem auch sei, als er ankam, haben die Muslime gesagt, nein, du machst nicht mit. Du bist überhaupt gar kein Muslim. Und er hat dann gesagt, doch, inni qad amant, ich bin gläubig geworden. Auf jeden Fall hat er dann, radiallahu anhu, gekämpft, bis er verletzt worden war und man trug ihn, nach Hause als Kriegsverletzter. Und dann kam Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, zu ihm und sagte zu seiner Schwester, frag mal deinen Bruder, der Verletzte, warum hat er gekämpft? Hat er gekämpft aus Liebe zu seinem Volk? Hat er gekämpft aus Liebe, das heißt aus nationalistischen Gründen, weil seine Leute sind am Kämpfen, deswegen möchte er auch. Also er sagte zu seiner der Schwester von Amr, frag ihn mal, warum hat er eigentlich gekämpft? Hat er gekämpft aus Liebe zu seinem Volk, weil seine Leute haben mitgemacht, deswegen hat er auch mitgemacht? Oder aus Zorn den anderen gegenüber? Oder aus Zorn, aber berechtigten Zorn, zwar für Allah und seinen Gesandten? Und dann sagte er als Antwort, nein, ich habe gekämpft aus Zorn für Allah und seinen Gesandten. Das heißt, für Allah und seinen Gesandten, gegen diejenigen, die feindselig gesinnt sind, gegenüber Allah und seinen Gesandten. Dann sagte er, radiallahu anhu, فَمَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَا صَلَّ لِلَّهِ صَلَى. Er ist gestorben und hat das Paradies betreten und hat nicht ein einziges Salah für Allah verrichtet. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, wieder, dass es nicht auf die Menge der Taten ankommt, sondern es kommt darauf an, dass Allah mit dir zufrieden ist in deinem letzten Augenblick und Moment. Eigentlich wollte ich noch viel mehr erzählen, aber wir machen an dieser Stelle Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, möge euch belohnen für eure Geduld, die ihr habt, und unsere Sünden vergeben und unsere Taten mehren an Guten, und dann möge Allah mit uns zufrieden sein, in erster Linie dessen Zufriedenheit wir zu erlangen haben. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.